Maria, komm, lass dich küssen. Du sollst wissen, dass ich dich von Herzen liebe. Bei den Sternen in weiter Ferne strahlen das Glück für uns zwei. Marianka, wann wirst du mein? Thank you. Sperr.